Eine Weile stand der junge Edelmann schweigend, in Gedanken versunken. Dann begann er, mehr zu sich selbst als zu Johannes Kepler, wiederum zu sprechen. »So ist die Sache verspielt, ehe sie noch begonnen hat«, sagte er. »Und dennoch«, fuhr er nach kurzer Überlegung fort, »muss sie unternommen werden. Errare humanum. Und dann, es hängt zu viel an ihrem Gelingen.« Wiederum schwieg er. Er sah den Kepler an, als habe er noch eine Frage auf den Lippen, doch er sprach sie nicht aus. Er zuckte die Achseln, und eine Bewegung seiner Hand schien sagen zu wollen, er müsse nun allein mit seiner Sache fertig werden. Er wandte sich zum Gehen. Unten im Torweg erwies er dem Kepler mit Hutschwenken und sich verneigen seine Referenz. »Ich bin dem Herrn für seine Güte sehr verbunden. Sehr bald, am übernächsten Tag, denke ich, wird der Herr von mir hören. Wenn der Herr recht behält und die Sache misslingt, nun gut, so habe ich noch den Ring, den ich aus dem Türkenkrieg als rare Beute davongebracht habe. Will sehen, was ich auf ihn zu Wege bringe. Bis dahin bin ich des Herrn treu gehorsamer Diener.« Er schwenkte nochmals seinen Hut, und dann ging er die steile Gasse hinauf und an dem Bretterzaun vorbei, hinter dem die Frösche, als täten sie es ihm zu Trotz, ihre Stimme noch lauter als zuvor erhoben. In einem Haus in der Jakobsgasse, nicht weit vom Altstädter Ring, lebte um diese Zeit ein alter Mann mit Namen Barvitius. Der war einstmals ein großer Herr im Königreich und zuletzt sogar geheimer Rat gewesen, war aber aus dem Dienst entlassen worden, weil er bei des Kaisers Kammerdiener Philipp Lang in Ungnade gefallen war. Auch hatte er sein Geld und Gut teils am Spieltisch gelassen, teils in missglückten Handelsgesellschaften verspekuliert, und so hätte er, wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, seine alten Tage in Armut und Dürftigkeit verbringen müssen. Und doch lebte er so, wie er immer zu leben gewohnt gewesen war. Er lud Gäste zu sich, hielt sich Dienerschaft, auch Pferde und Wagen, obwohl er es meist vorzog, um seiner Gesundheit willen, wie er sagte, zu Fuß zu gehen, war in vielen adeligen Häusern am Spieltisch anzutreffen, hielt auf gute Küche und exquisite Weine. Kurzum, er versagte sich nichts. Es ging eben bei ihm nicht mit rechten Dingen zu. Wer ihn an Sonn- und Feiertagen auf seinen Krückstock gestützt in die Heiligen Geist oder in die Thänkirche zur Predigt gehen sah, der wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass dieser respektabel, ja ehrwürdig aussehende alte Mann das Haupt einer Diebsbande war. Die meisten von denen, die der Barvitius um sich geschart hatte und zum Diebsgeschäft verwendete, waren von Grund aus verderbte und verlotterte Burschen von dunkler Herkunft. Kerle, die für einen halben Gulden Gott und seine Heiligen verkauft hätten. Das wahre Galgenfutter. Es gab aber auch Söhne ehrbarer Bürger in der Bande, die auf Abwege geraten waren, weil sie ehrliche Arbeit scheuten wie der Teufel den Weihkessel. Hingegen zu jedem liederlichen Streich, der ihnen Geld einbrachte, und, wenn es nicht anders ging, auch zu einem Messerstich bereit waren. Unter ihnen war einer, der Georg Leitnitzer, Sohn eines Goldwirkers vom kleinen Ring und gewesener Student, der seiner leidlich guten Manieren und seines beweglichen Verstandes wegen das besondere Vertrauen des Barvitius genoss. Diesen Georg Leitnitzer ließ der Barvitius fast alle Tage zu sich kommen, während ihn die anderen nur bei seltenen Gelegenheiten und auch dann nur des Nachts bei Kerzenlicht und wenn er sich das Gesicht vermummt oder sonst wie unkenntlich gemacht hatte, zu sehen bekamen. Alle aber waren sie dem Barvitius in blindem Gehorsam ergeben. Sie wussten, dass sie ohne ihn nichts vermochten. Er spähte die Gelegenheiten aus, er entwarf unter Bedachtnahme auf alle Umstände, die etwa eintreten konnten, die Pläne, und er traf seine Vorbereitungen mit solcher Umsicht, dass ihm nur selten ein Anschlag missglückte. An einem Tag im November, es war noch früh am Morgen, kam der Leibnitzer wieder zum Barvitius. Er traf ihn daheim an, wie er mit sich selbst Karten spielte, bald auf diese, bald auf jene Karte, einen Gulden oder zwei setzte und unbändig fluchte, wenn er verlor. Das gefiel dem Leibnitzer nicht, denn der Barvitius vertrieb sich meist dann auf solche Art die Zeit, wenn er in übler Laune war. Wenn er bei einer Sache, die er betrieb, auf unvorhergesehene und schwer zu überwindende Schwierigkeiten gestoßen war. Und bisweilen auch, wenn ihn die Gicht plagte, denn die machte ihm viel zu schaffen. Die Art, wie der Barvitius ihn empfing, deutete auf die allerübelste Laune hin. »Bist du wieder da?« schnaubte er ihn an. »Hab ich dich kommen heißen? Kannst du mich nicht einen Tag lang in Frieden lassen?« »Es regnet, ich habe mir kalte Füße geholt«, sagte der Leibnitzer. Er setzte sich an den Kamin, zog die Schuhe aus, streckte die Beine von sich und tat so, als wäre er nur gekommen, um sich an des Barvitius Feuer die Füße zu wärmen. Der Barvitius fuhr fort zu spielen, zu fluchen, die Gulden von einer Karte auf die andere zu schieben, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen, die Karten durcheinander zu werfen und sie wieder aufzulegen. Den Leibnitzer beachtete er nicht. Dann, nach einer Viertelstunde etwa, schob er die Karten beiseite, strich das Geld, das Gewonnene wie das Verlorene ein und nannte sich einen Stümper, der am Kartentisch immer, wie er es auch anfinge, den anderen einen Narren abgeben müsse. Dann wandte er sich mit einem Ausdruck im Gesicht, als wäre er überrascht, aber nicht unzufrieden, ihn hier zu sehen, dem Leibnitzer zu. »Es ist gut, dass du da bist, Georg. Ich habe mit dir zu reden«, sagte er, und der Leibnitzer stand auf, schlüpfte in seine Schuhe und trat an den Tisch. »Ich will es dir nicht länger verhehlen, Georg. Du sollst es wissen. Die Dinge laufen nicht gut.« »Das ist wahr«, bestätigte der Leibnitzer, und dabei blickte er auf seine Schuhe, ob sie schon trocken seien. »Wir haben in den letzten Wochen, wie man so sagt, mehr Licht verbrannt als Geld verdient.« »Es ist nicht das«, bedeutete ihm der Barvitius, »wenn es nur das wäre. Hör zu, Georg. Aber sag es den anderen nicht, behalt es bei dir. Einer von meinen guten Freunden dort oben«, er wies mit dem Daumen über seine rechte Schulter und der Leibnitzer verstand, dass mit dem »dort oben« die Prager Burg gemeint war. »Einer von denen, die es redlich mit mir meinen, hat mich vor kurzem, bevor wir uns an den Spieltisch setzten, beiseite gezogen, hat vom Philipp Lang zu sprechen begonnen und hin und her geredet, wie gefährlich es sei, den Lang zum Feind zu haben und dass er seine Hände in allen Sachen hätte und dass der Stadthauptmann just eben jetzt so überaus geschäftig sei. Und dann, als wir am Spieltisch saßen, hat er davon geredet, wie sehr zu empfehlen und der Gesundheit förderlich das Reisen sei. Es war vielleicht nur so dahergelallt, meinte der Leibnitzer. Eine Warnung war es. Versteh's nur recht, Georg. Der Philipp Lang hat immer schon ein Auge auf mich gehabt, erklärte ihm der Barvitius. Ein Rat war es von einem, der es redlich mit mir meint. Und seitdem habe ich keine Ruhe mehr. Es ist mir immer, als spüre man mir nach. Ich gehe auf der Gasse und höre Schritte hinter mir, und wenn ich mich umsehe, ist keiner da. »Nun also«, sagte der Leibnitzer, »da habt ihr es, es ist keiner da.« »Und heute im Traum«, fuhr der Barvitius fort, »da habe ich dich gesehen. Der Henker hat dich die eine Gasse hinauf und die andere hinunter gepeitscht. Du hattest die Hände auf den Rücken gebunden, Georg.« Der Leibnitzer wurde plötzlich recht lebhaft. »Man müsst darüber in den Traumbüchern nachlesen«, rief er. »War es eine lange Peitsche? Ich meine, hat sie rechtschaffen geknallt? Eine Peitsche nämlich, die knallt, das hat was zu bedeuten. Ich glaube, es will einem Geld ins Haus kommen. Man müsste darüber...« »Hör mich an, Georg«, fiel ihm der Barvitius ins Wort. »Lass in Gedanken unsere Leute antreten, sieh dir sie an, einen nach dem anderen, prüfe, überlege und dann sag mir, ist unter Ihnen einer, dem zuzutrauen wäre, dass er doppeltes Spiel getrieben hat?« »Patron«, sagte in feierlichem Ton der Leibnitzer, »es ist nicht einer unter Ihnen, der sich für euch nicht brennen, schinden und Radbrechen ließe. Sprich mir nicht vom Radbrechen«, fuhr ihn der Barvitius an. »Du weißt, ich hör's nicht gerne. Ich hab genug an meiner Gicht, die mich alle Tage henkersmäßig radbricht.« Eine Weile saß er schweigend mit gefurchter Stirn. »Soll ich mir dereinst sagen müssen«, begann er dann, »du hast es nicht besser gewollt, hast guten Rat für nichts geachtet, jetzt hast du deinen Teil? Ich mein, ich werd auf Reisen gehen. Zuvor aber...« »Und du, Georg«, unterbrach er sich, »hast du nicht Lust, dir Frankreich und die Niederlande zu besehen oder St. Marzi Münster in Venedig?« »Ja, das kenne ich«, erklärte der Leibnitzer. »St. Marzi Münster in Venedig ist mir bekannt. Ich habe es in Kupfer gestochen gesehen. Drüben in der Niklasgasse sitzt einer in einer Bude, der hält Kupferstiche feil.« »Aber sollten wir nicht von unseren Leuten einen mit uns nehmen, den Smutny oder den Reißenkittel, dass wir einen haben, der uns die Stube fegt, die Betten macht und den Ofen heizt im fremden Land?« »Dienerschaft findet sich überall«, sagte der Barvitius. »Bevor wir aber gehen, bevor ich Prag verlasse...« Er verstummte und blickte eine Weile hindurch in Gedanken vor sich hin. »Bevor wir aber gehen«, sprach er dann weiter, »will ich noch eine Sache ausführen, die ich schon lang im Kopf hab. Solch eine Sache, dass dem geschäftigen Herrn Stadthauptmann hinterher nichts anderes zu tun bleibt, als sich das Maul zu wischen. Eine Sache, Georg, von der man noch nach Jahren in Prag, ja im ganzen Königreich, sprechen soll.« »Und was ist das für eine Sache, Patron?« fragte der Leibnitzer voll Eifer. Der Barvitius lehnte sich in seinen Stuhl zurück und verschränkte die Arme auf der Brust. »Du weißt«, begann er, »dass ich meine Augen und Ohren überall habe, auch in der Judenstadt. Und da ist einer, dessen nähere Bekanntschaft zu machen mich schon lange gelüstet. Juden und Christen umschwirren sein Haus wie die Fliegen den Milchtopf. Alles, was er unternimmt, gelingt ihm. Die Juden sagen von ihm, wenn die ganze Stadt ein schwarzes Jahr hat, so ist das Seine in Milch gekocht. Und weiter sagen sie, er ist so reich, sogar auf den Honig streut er sich Zucker. Kennst du den Juden? Weißt du, wie er heißt? Es ist Mordechai Meißel, der sich auch Markus Meißel nennt, wohnt auf dem Dreibrunnenplatz«, gab der Leibnitzer zur Antwort. »Ja, von dem ist die Rede«, bestätigte der Barvitius. »Er hat sein Gewerb damit begonnen, dass er den kleinen Handwerksleuten auf geringes Pfand, das kein anderer nehmen wollt, Geld lieh, auf allerlei Kram einen kupfernen Waagbalken, ein schlechtes Boxfell, ein zerbeultes Messingbecken. Fuhr auch auf die Märkte nach Jitschin, nach Chrudjim, nach Velvar, nach Czaslau, wo die Wolle gehandelt wird, kaufte Wolle, so viel er vermochte, tauschte sie bei den Tuchmachern in der Altstadt gegen feines Tuch ein, das schickte er nach Linz auf die Bartholomäi-Messe, verdiente zwiefach. Es gelang ihm alles. Wenn er das Geld liebte, so liebte ihn das Geld noch mehr. Es schien ihn zu suchen, es lief ihm nach. Immer weiter dehnte sich seine Handelschaft. Und dann hat ihn der Kaiser durch einen Majestätsbrief in seinen Schutz genommen, gefördert und mit vielen Privilegien bedacht. Und es gibt Leute dort oben«, wiederum wies er mit dem Daumen über die rechte Schulter, »die sagen, die flüstern, die raunen, seine Majestät der Kaiser sei heimlich mit dem Meißel assoziiert.« »Der Kaiser? Mit dem Meißel? Mit dem Juden in der Judengasse?« rief der Leibnitzer bestürzt und empört. Der Barvitius zuckte die Achseln. »Sie sagen es«, wiederholte er, »und Sie sagen auch, dass der Kaiser seit jenem Majestätsbrief immer Geld in seinen Truhen hat. Die alten Schulden, klagen die Leute, werden nicht bezahlt. Aber für seine Kunst- und Raritätenkammer lässt der Kaiser Kostbarkeiten aus allen Teilen der Welt kommen. Der Mansfeld kauft in den Niederlanden Gemälde für ihn ein, der Käfenhüller in Madrid, der Harrach in Rom und Florenz. Aus Mantua kommen marmorne Statuen und Reliefs. Der Abt von St. Moritz in Besançon schickt ihm Ringe und geschnittene Steine, die man in römischen Gräbern gefunden hat. Von den Welsern und Hochstädtern in Augsburg kommen Wundervögel aus der neuen Welt. Der Kurfürst zu Pfalz hat ihm einen elfenbeinernen Altar mit Darstellungen aus dem Leben Christi gebracht. Und ein Mönch aus Alexandria den Stab Moses, zugleich mit einer Urkunde, in der die Echtheit dieses Stücks bewiesen war. Aber der Kaiser wollte es nicht haben. Er sagte, der Stab sei vordem eine Schlange gewesen und könne wiederum eine werden. Der Antonio di Giorgio verfertigt sphärische und parabolische Spiegel für ihn und der Miseroni kristallene Pokale. Und für all dies ist Geld da. »Woher kommt es?«, frag ich. »Der Kaiser mit dem Juden in der Judengasse. Ich kann's nicht glauben«, murmelte der Leibnizer. »Weißt du denn, wie es in der Welt zugeht? Was weißt du von der Welt? Nichts weißt du«, hielt ihm der Barvitius vor. »Wir haben uns auch nicht um seine Majestät, den Kaiser, zu bekümmern, sondern um den Meißeljuden. Und da heißt es rasch zugreifen, sonst gehen wir leer aus. Denn er ist ein Narr geworden und verschenkt sein Geld.« »Ich kenne einen Narren«, warf der Leibnizer ein, »der läuft im bloßen Hemd durch die Straße und schreit, man solle Wasser über ihn gießen, er sei eine Seele im Fegefeuer. Und einen kenne ich, der hält sich für einen Fisch, sitzt tagsüber in einem Zuber und des Nachts, wenn er zu Bette gehen soll, muss man ihn mit Angel und Schnur aus dem Zuber ziehen. Aber einen Narren, der sein Geld verschenkt, kenne ich nicht. Ich wünsche mir aber schon lange, einem solchen zu begegnen. Er mag ein Narr sein oder nicht. Er verschenkt sein Geld«, erklärte der Barvitius. »Er tut das in größter Heimlichkeit. Er will, scheint es nicht, dass es offenkundig werde. Und er verschenkt sein Geld nicht nur, er streut es aus, er stößt es von sich. Ja, man sollte es nicht glauben, er wirft es auf die Gasse hinaus. Er gibt den Leuten, die zu ihm kommen, Darlehen ohne Pfand, ohne Schuldbrief, ohne Bürgen und verlangt nur Stillschweigen von ihnen. Es soll nicht einer vom anderen wissen. Arme Mädchen, die sich verehelichen wollen, erhalten das Geld für ihre Aussteuer und wissen nicht, von wem es kommt. Er war es, der das alte Badhaus niederreißen ließ und ein neues baute. Das alte war ihm nicht stattlich genug. Und ein neues Rathaus muss in der Judenstadt gebaut werden, und ein Siechenhaus und eine Herberge für Waisenkinder. Und mit wessen Geld? Mit des Meißels Geld. Und als ob es ihm auf diese Art nicht rasch genug durch die Finger ginge, will er jetzt, so wurde mir hinterbracht, alle Gassen und Winkel und Pfützen des Judenquartiers mit schönen Würfelsteinen pflastern lassen. »Das habt ihr also gemeint, Patron, als ihr sagtet, dass er sein Geld hinaus auf die Gasse wirft«, bemerkte der Leibnizer. Der Barvitius stand auf und lachte leise vor sich hin. »Lang wird es nicht mehr tun. Es ist Zeit, dass ich eingreife«, sagte er. »Ich will ihn aus seinem Haus holen und an einen sicheren Ort bringen. Und dort wird er bleiben, bis er sich losgekauft hat. Und loskaufen wird er sich mit solch einer Summe, dass wir sie unser Leben lang nicht werden aufzehren können. Viel werde ich ihm nicht lassen. Ich meine, die Judenstadt wird ungepflastert bleiben.« Der Leibnizer nickte, ihm war es recht. Er begann im Kopf eine Rechnung aufzustellen, wie hoch die Summe sich belaufen müsste, dass er und der Barvitius zeitlebens von ihr zehren könnten, kam aber mit dem Rechnen zu keinem Ende, denn der Barvitius, der einen Plan oder Abriss des Meißelhauses und der umliegenden Judengassen vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hatte, blickte jetzt auf und fragte: »Wie viele hast du, die für diese Sache zu brauchen sind, Georg?« Wir sind unser 11 und wenn es Not tut, 14, gab der Leibnizer Bescheid. 11 oder 14? Es ist um einen Mann zu wenig, sagte der Barbitius. Ja, um einen Mann zu wenig, wiederholte er, als der Leibnizer ihn verwundert ansah, mit Nachdruck. Du wirst in dieser Sache nicht das Kommando führen, und auch von den anderen taugt keiner dazu. Denn es ist eine Sache, wie sie sonst nur der Krieg mit sich bringt. Ohne einigen Lärm, Verfolgung und Scharmützel wird es diesmal nicht abgehen. Und da brauche ich einen, der es im Krieg gelernt hat, wie man mit einer Handvoll Leut einen Anschlag ausführt, eine Person in ihrem Quartier aushebt und sie sicher davonbringt. Einen, der, wenn er auf Hindernisse stößt, selbst weiß, was er zu tun hat und nicht erst nach meinen Befehlen fragt. Kurzum, ich suche einen, der das Kriegshandwerk von Grund aus versteht und sich in einer Sache brauchen lässt, die ihm als einem Soldaten wohl nicht Ruhm und Beförderung einbringt, dafür aber, er machte die Gebärde des Geldzählens. »Einen solchen kenne ich«, erklärte der Leibnizer. »Ja, Patron, ich meine, ich hab den Mann, den ihr sucht. Ein junger Edelmann, von den Waldsteins einer, hat sich im Türkenkrieg mit Bravour geschlagen, ist dann mit seinen Obristen in Streit gekommen, hat den Dienst quittiert, ist nach Prag gegangen und sitzt nun hier, studiert, hat die Stube voll Bücher.« »Was studiert er?« wollte der Barbitius wissen. »Studiert, wie er Stadt und Schloss Peter Wardein oder die Festung Raab im Sturm nehmen könnte, lässt Truppen aufmarschieren, legt Minen, bringt die Artillerie in Stellung, weiß einem auch genau darzulegen, wie die Römer bei Cannae hätten manövrieren müssen, um über den Hannibal zu triumphieren. Schon gut, weiter«, gebot der Barbitius. »Hängt dem sternguckerischen Aberglauben an«, setzte der Leibnizer seinen Bericht fort. »Sagt, der Mars und das Sternbild des Wagens, die seien am Himmel seine Patrone. Und wenn der Mars im Bereich des Wagens stünde, das sei dann sein Tag, an dem gelänge ihm alles. Ist aber trotz dieser hohen himmlischen Protektion so arm, dass er sich nur alle Wochen einmal im Wirtshaus ein Stück Gebratenes und einen Schoppen Wein vergönnen kann. Ist unzufrieden, weil er, wie er sagt, ohne Geld nichts Großes unternehmen könne, hat mich mehrmals schon gefragt, wie es einer anstellen müsste, dass er rasch zu Geld käme. Lässt merken, dass ihm jede Sache recht wäre, auch wenn sie gefährlich, ja selbst wenn sie gegen die Ordnung des Königreiches gerichtet wäre. Sagt, auf geraden Wegen sei es in diesen Zeiten schwer, etwas zu erlangen.«